Und dann kommt der blöde Satz, der alles wieder kaputt macht. Mich will ja sonst keiner heiraten. Und du denkst dir, what the fuck, du brauchst keinen Mann, du kriegst das alles alleine hin. I am but mad north, northwest. When the wind is southerly, I know a hawk from a handsaw. Das war wer, Plur? Sorry, ich muss passen. Das ist Hamlet. Oh! Ja, der Titel unseres Films, den wir heute besprechen, bezieht sich, gewollt oder ungewollt, auf Hamlet. Wow, also wir starten gleich mit dem ganz großen Paket Kultur, in dem wir Shakespeare zitieren. Jawohl, ja. Wunderbar. Wir reden heute über Hitchcock, ne? Johannes hat mir einen Hitchcock-Film aufgegeben, unser dritter Hitchcock-Film. Was? Unser dritter? Unser dritter. Ah, stimmt. Wir haben Fenster zum Hof gehabt und wir hatten Mr. und Mrs. Smith, was ein bisschen ein Reinfall war. Und das ist auch die dritte Episode in Wir betrachten Hitchcocks Abenteuer in Amerika. Ja, seltsam. Es ist ja auch ein späterer Hitchcock, muss man sagen. Der hat ja in den 30ern, Ende der 20er hat er da schon angefangen. Ja. Und hat Stummfilme gemacht und dann hat er in den 30er, 40ern viel gearbeitet. Sehr, sehr viel. Und der ausgerechnet der einzige Film für MGM ist North by Northwest oder im Deutschen Der unsichtbare Dritte. Genau. Und es ist allerdings auch, also es ist Ende der 50er, später Hitchcock, ja. Für mich sind die späten Hitchcocks immer so die krassesten und das sind eben die in den 60er Jahren. Also eigentlich würde ich sagen, aber später Hitchcock ist das, sind ja nur noch drei, vier gewesen. Oder fünf. Wir haben Psycho, Die Vögel, Marnie, Frenzy. Wir haben noch sehr viele krasse und sehr gute Filme in den 60ern und sogar in den 70ern. Ja, aber dann hört es auch langsam auf. Wenn man sich die Filmografie anguckt, dann hat er vorher einfach so einen riesigen Rutsch viel mehr gemacht. Es ist der späte mittlere Hitchcock oder der mittlere späte Hitchcock, der frühe späte Hitchcock. Auf jeden Fall ist es tatsächlich ein Werk. Hitchcock war eine Größe, als er den Film gemacht hat. Definitiv. Er hat schon sehr viel hinter sich und wir schauen einfach mal, wie dieser Hitchcock-Film ist, der laut seinem mitarbeitenden Drehbuchautoren der ultimative Hitchcock-Film werden sollte. Ja, der sich auch hingesetzt hat, um genau diesen Film zu schreiben. Johannes, du hast den Film vorgeschlagen? Ja, hast bestimmt einen kleinen Text dafür. Ich habe einen kleinen Text für uns. Und den werde ich einmal kurz in dieses Mikro absondern und dann wissen wir, worum es geht und worüber wir reden. Wir schreiben das Jahr 1959. Hitchcock hat schon eine unglaubliche Karriere hinter sich, während James Bond noch 3 Jahre auf sich warten lässt. Was hat James Bond damit zu tun? Nun ja, wenn man sich Der unsichtbare Dritte bzw. North by Northwest anschaut, bekommt man das unbestimmte Gefühl, dass alle nachfolgenden Bond-Filme von ihm abgeschrieben haben. Es ist ein Agenten-Thriller mit einem Agenten wider Willen. Roger Thornhill wird von Spionen für George Kaplan gehalten, der ganz oben auf ihrer To-Kill-Liste steht. Also muss Thornhill sich was einfallen lassen, wie er am Leben bleibt und gleichzeitig beweist, dass er nicht Kaplan ist. Dabei reist er mit einer sehr sexuell interessierten Dame durch Amerika, entgeht einigen Anschlägen und bekommt es mit echten Geheimagenten, Spionen und Gangstern und mit sexuellen Eskapaden zu tun. Nachdem der Film rauskommt, erhält Hitchcock ein Telegramm eines gewissen Ian Fleming, ob er nicht seine Geschichte um einen Agenten mit der Nummer 007 verfilmen möchte. Plor, warum ist North by Northwest der erste James Bond und warum nicht? Und was soll North by Northwest bitte schön für eine Himmelsrichtung sein? Es sollte ja ursprünglich ein bisschen anders heißen, ne? Sie haben es eingekürzt. Es gab den Titel, der schon das drin hatte, der aber etwas logischer war, irgendwie so. Du meinst das mit den Nose-Sneezen, dieser Typ, der in der Nase von George Washington hängt, oder was war das? Das auch, genau. Das war so Hitchcocks ursprüngliche Idee. Der ganze Film basiert eigentlich nur darauf, dass irgendjemand mal in der Nase von George Washington sitzt, niesen muss und deswegen entdeckt wird. Nee, als sie schon wussten, sie wollen den Film als Reisefilm benennen, gab es einen Titel, in dem irgendwie etwas klarer wurde, dass da jemand von Norden nach Nordwesten fährt, dass das so ein bisschen unsere Route ist. Und aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Ja. Nein. Ja, natürlich. Aber nein. Nein, ja, natürlich. Wieder so eine gute Antwort. Es ist kein James-Bond-Film. Warum? Finde, du liest das ständig, du stolperst immer wieder drüber, wenn über diesen Film geredet wird. Und er hat Momente davon. Ich würde sagen, wenn dann, ist es eine Parodie auf die James-Bond-Romane, die ja schon durchaus älter sind. Ian Fleming ist seit 1953 unterwegs. Mit James Bond hat schon einige Romane veröffentlicht. Also 5 Jahre, sagen wir so. Ne? Aber schon seit populär. Seit 5 Jahren ist er, ja gut, populär. Gut verkauft, populär in literarischen und Schundromankreisen. Das ist auch natürlich für diesen Film. Nicht populär im Filmischen. Ja, existiert genau. Einfach noch nicht. Ja. Es hat auf jeden Fall parodistische Elemente. Ich würde es sogar ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt zwingend eine Parodie auf James Bond, sondern vielmehr eine Parodie auf all diese Pulp-Selbstermächtigungsfantasien, die es im Groschenroman da draußen gibt, die irgendwie Agenten oder irgendwelche coolen Typen beinhalten, die unterwegs sind, die große Abenteuer erleben und Frauen flachlegen und Verbrechen lösen und zusätzlich den Kommunismus besiegen, weil irgendjemand mal wieder irgendwas an den Kommunismus verkaufen will. Aber es bricht an einem ganz bestimmten Punkt mit diesen Selbstermächtigungsfantasien. In diesen Fantasien ist der Protagonist immer der, der sich ganz bewusst ins Abenteuer stürzt, bewusst kämpft und genau weiß, was er macht. Während dieser Thornhill, unser Protagonist in diesem Film, die ganze Zeit durch das Szenario durchstolpert. Aber immer mit einem coolen Spruch auf den Lippen. Immer mit einem coolen Spruch auf den Lippen. Das muss man sagen. Ja. Und deswegen finde ich nämlich, also einer der vielen Gründe, warum es mir für mich dafür spricht, dass es ein James Bond ist, ist, dass er immer einen coolen Spruch hat, dass er keine Angst zu haben scheint. Ja. Also immer mal wieder so ein bisschen andeutet, dass es irgendwie gerade unangenehm ist, aber irgendwie stört ihn das alles nur so marginal, habe ich das Gefühl. Also irgendwas stimmt mit diesem Thornhill nicht, ganz eindeutig. Wir haben wirklich das Szenario, der wird verwechselt, die versuchen ihn umzubringen, mehrmals, und er ist immer so, ach ja, okay, ja, ich bin immer für einen guten Witz zu haben. Okay, jetzt sitze ich betrunken in meinem Auto und werde von der Polizei verfolgt. Oh, da ist ein Flugzeug. Naja, ich renne mal, muss ich ja machen. Aber so immer so lakonisch und immer so ein bisschen so, oh ja, lass uns mal drüber reden. Lass uns mal noch ein paar Witze über die Situation machen. Es ist total merkwürdig. Und vielleicht ist es aber auch so, dass er wirklich froh ist, dass mal was in seinem Leben passiert. Ja, das stimmt. Offensichtlich 2-mal verheiratet. Beide Frauen haben sich von ihm getrennt, weil sein Leben zu langweilig ist. Und er hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter. Ja, oh nein. Der wir auch noch auf den Grund gehen müssen. Was ist da mit ihm und seiner Mutter los? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ersten paar Minuten, die wir in dem Film sehen, wo wir das Mutterverhältnis auch so ein bisschen näher gebracht bekommen, der soll dafür da sein, dass wir sofort irgendwie an ihm andocken können und Sympathie für ihn haben. Und zwar eher so eine Cuteness-Faktor. Ja. Anstatt so einen Helden zu etablieren, ne? Er ist so ein bisschen der, obwohl er 2-mal verheiratet war, eigentlich ist er so ein bisschen der ewige Junggeselle, der immer noch so ein bisschen unter der Fuchtel von seiner Mutter ist, aber gleichzeitig mit ihr auch so eine Buddy-Beziehung hat. Ja. Also ich meine, das Problem ist wahrscheinlich, dass sie zu jung war, als sie ihn gekriegt hat. Wahrscheinlich, ja. Sie war 8, als sie ihn gekriegt hat, zumindest wenn wir das Alter der Schauspieler uns anschauen. Die Darstellerin von Thornhills Mutter, die wirklich ganz herausragend ist, Jessie Royce Landis, ist nur 8 Jahre älter als Cary Grant. Cary Grant hatte auch irgendwie am Anfang wirklich Schwierigkeiten zu sagen, ja, das mache ich lieber Hitchcock, weil er wirklich viel älter ist, als die Figur sein soll. Ja. Naja. Und, aber die Beziehung zu seiner Mutter ist toll, oder? Ich meine, er steckt ihr Geld zu. Er kann sie bestechen. Was ist das denn bitte? Ich fand das total verstörend in dem Moment. Das ist so irgendwie absurd. Cool. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch diesen Film, dass die ganze Zeit so absurde Sachen passieren, die kaum realistisch sind. Und deswegen, also Thriller, ich finde, das ist schon so eine handfeste Komödie, größtenteils. Ja, muss man schon sagen. Aber er läuft ja durchaus als Thriller. Also in verschiedenen Einsortierungen im Internet findet man das Wort Thriller durchaus sehr häufig. Ja. Und das hat natürlich Thriller-Elemente, und Hitchcock ist ja dafür auch bekannt, sowas zu machen, zwischen Horror und Thriller auch noch zu oszillieren in manchen Sachen. Aber da hat er wirklich viel, muss man auch sagen, in die Komödienkiste gegriffen. Ja. Er hat selbst zu dem Film gesagt, er wollte was Spaßiges machen, was lighthearted und was nicht so voll ist mit Symbolen wie seine andere Filme. Und dann haben andere Leute angefangen, wieder Symbole zu suchen. Naja, ich meine, hey, er hat seine Tropes, hat er alle irgendwie untergekriegt. Ja. Er hat diese komische Beziehung zur Mutter, er hat die Hitchcock-Blondine. Definitiv. Und diesen Vertigo-Fall. Also, oder Vertigo. Also, er hat ihn in vielen Filmen benutzt. Fenster zum Hof hat ihn ja auch. Ja. Wo er dann in Bluescreen reinfällt oder was auch immer. Und das grundsätzliche Thema natürlich auch von einem Otto-Normalbürger, der irgendwie in Probleme gerät, ohne dass er das will und ohne dass er was dafür kann. Und das ist tatsächlich hier wirklich so auf die Spitze getrieben. Weil unser Thornhill ist halt, ja, er ist halt ein Werbetexter, Werbemensch. Er ist, er ist kein Abenteurer und dann stolpert er durch dieses Abenteuer, weil er einmal die Hand gehoben hat und weil die Gangster offensichtlich zu blöd waren. Ja, also das ist einmal schon zu sagen, oh, Entschuldigung für die Verwechslung, wir gucken weiter. Der Autor des Drehbuchs hat selber zugegeben, dass es doch sehr viele Logiklücken gibt. Das ist extrem farfetched, was da passiert. Aber es ist ja süß und man geht über vieles so hinweg, weil man sich denkt, ja gut, okay, ist gerade sehr unterhaltsam, jetzt hier mit mehr, passt schon. Der ganze Film basiert eigentlich darauf, dass er ein Telegramm für seine Mutter aufgeben will in dieser Kneipe und dann meldet er sich, im selben Moment wird im Hintergrund dieser Kaplan aufgerufen, weil ein Telefonat für ihn erwartet wird und dann sind die Gangster, die da sitzen, die auf Kaplan die ganze Zeit warten, das ist unser Kaplan. Ja, es gibt keinen Background-Check oder so. Und sie lassen sich auch nicht mehr vom Gegenteil überzeugen. Nein. Und sie sind da so hartnäckig, man hat auch irgendwann zwischendrin das Gefühl, dass Thornhill selbst glaubt, Kaplan zu sein, spätestens wenn er mit seiner Mutter im Hotelzimmer von dem Kaplan ist, einen Anzug anzieht. Ja. Aber ich find's dramaturgisch richtig geil, weil der sitzt dann in diesem, er ist da irgendwie eingebrochen in dieses Hotelzimmer, hat sich da reingeschlichen und dann klingelt das Telefon, er geht als Kaplan dran, um sich noch viel tiefer in die Scheiße zu reiten. Ja. Und damit alle noch mehr davon überzeugt sind, dass er es ist. Das ist schon krass. Er macht auch wirklich alles, um nicht aus dem Problem rauszukommen. Ja, genau. Ne? Er hat mehrere Möglichkeiten, einfach rauszukommen. Seine Mutter sagt zu ihm, wie sagt sie, mein Gott, bezahl die 20 Dollar. Also, mein Gott, nimm die Strafe von der Polizei an, sie haben dich wegen betrunken am Steuer erwischt. Mhm. Jetzt reite dich nicht noch weiter in die Scheiße, indem du diesem Kaplan und diesem offensichtlichen Bösewicht hinterher recherchierst. Weißt du, dass dieses Goddamn pay the $2, dass das ein Satz ist, das ist eine Anspielung. Ja, ne? Es gibt diesen alten Sketch, wo jemand irgendwas gemacht hat und der Anwalt dieses Menschen versucht da irgendwie rauszuboxen und handelt ihm aber immer mehr Probleme ein und immer mehr Strafen ein, wegen irgendwelcher Sachen, die der Anwalt dann macht. Und dann sagt dieser Typ halt irgendwann in diesem Sketch, Goddamn it, pay the $2. Und es gibt wirklich mehr als genug Möglichkeiten, für ihn da rauszukommen, ne? Ja. Also am Anfang sitzt er ja wirklich tief in der Scheiße. Er wird entführt, die wollen ihn umbringen, füllen ihn ab mit Alkohol, setzen ihn das Auto, um die Klippe runterzufahren, aber er kommt raus. Ja. In einer wirklich absurden Szene, wo er dann einfach weiterfährt. Und man muss auch dazu sagen, diese Gangster haben die dümmsten Ideen, jemanden umzubringen überhaupt. Das werden wir im Laufe des Films noch rausfinden. Es ist großartig. Ich habe echt Spaß an diesen Gangstern, weil ich denke, okay, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, die absurdesten Möglichkeiten zu finden, statt ihn einfach zu erschießen irgendwo. Und sie machen es ja richtig, als sie den tatsächlichen Townsend umbringen, den Thornhill dann trifft, um herauszufinden, was ist. Genau. Dann werfen sie einfach ein Messer in seinen Rücken. Und es funktioniert super. Ja, genau. Also sie können es eigentlich. Lesson learned, würde man meinen. Aber nee, das nächste Mal, okay, was machen wir? Ja, wir könnten ein Flugzeug anheuern. Ja. Eigentlich wollen wir gerne einen Tornado haben. Weißt du, was? Bitte, Johannes, dich großartiger Funfact zur Produktion. Hitchcock hat sich gedacht, beim Pitchen vor irgendwelchen Leuten hat er denen dann erzählt, so, und dann machen die Folgendes, die Gangster, die lassen einen Tornado entstehen und auf diesem Feld steht dann Thornhill und denkt sich, scheiße, jetzt kann ich nirgends mehr hin, wegen dieses Tornados. Kann ich den Tee eingießen, Johannes? Oh, danke für den Tee, gerne. Die Leute, die sich gedacht haben, einen Tornado, haben dann irgendwann es geschafft, ihn davon abzubringen, einen Tornado irgendwie entstehen zu lassen. Zum einen kriegt die Produktion das nicht hin, einen Tornado entstehen zu lassen. Es sei denn, er sieht aus wie bei Wizard of Oz. Das wäre aber doch recht peinlich für einen Hitchcock zu der Zeit. Und zum anderen, der Logikfehler, wie schaffen die Gangster es, einen Tornado entstehen zu lassen? Also ist schon ziemlich dämlich. Ich weiß nicht, warum. Also ich wäre so gern Mäuschen gewesen bei diesen Produktionsgesprächen. Hey Hitchcock, nein, es geht nicht, wirklich nicht. Ich will aber meinen Tornado. Na gut, dann nehmt halt ein Flugzeug. Aber Hitchcock ist doch ein ein super Regisseur, der weiß doch, was geht und was nicht geht und wie das funktioniert. Was ist denn da los? Ich glaube, für den war das ein riesiger Spaß. Der wollte einfach mal, der hatte freie Hand, der hatte einen wirklich guten Deal zu der Zeit mit der Produktionsfirma MGM und der wollte, glaube ich, einfach mit sich mal austoben und hat gesagt, ey, ich mache jetzt einen Film, der wirklich einfach nur Spaß bringt. Ich will Quatsch machen, ich will Blödsinn machen, ich will albern sein. Ja, okay. Und mit einem Grund, dass ich das glaube, deswegen sehe ich dem Film das nach. Ja. Der Film ist eine riesige Wundertüte, der sehr viel Spaß macht, der irgendwie diese Ermächtigungsfantasien drin hat. Es ist so ein bisschen dieser Gedanke, vielleicht ist jedem das schon mal passiert, dass man irgendwie verwechselt wurde, dass jemand gesagt hat, hey, du bist doch der und der. Und dann sagt man, nee, bin ich nicht. Und dann war die Situation vorbei. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Film von der Person, die sich fragt, was wäre gewesen, wenn ich das durchgezogen hätte? Oder wenn mir nicht geglaubt worden wäre, auf was für ein Abenteuer, in was für ein Abenteuer hätte ich da reingeraten können? Und wo hätte ich überall hinkommen können und langfahren können? Von der Stadt zur UN bis irgendwo in die Pampa, wo ich dann vom Flugzeug angegriffen werde. Ja, da gibt's aber sehr viele Komödien auch inzwischen drüber. Und es gab's ja auch vorher schon, oder? Ich kann mich jetzt nicht so richtig, mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber ich glaube, vor 1959 gab es doch sicher schon mal so ein paar Filme von Leuten, die dann irgendwie eine andere Identität angenommen haben oder so, die sich halt gedacht haben, ja, was passiert denn, wenn ich mal jemand anders bin? Also so neu ist das nicht. Aber Hitchcock ist hier nicht Hitchcock, wenn er nicht eine Thriller-Handlung drin hat zumindest, oder? Ja. Na, das Besondere ist ja vor allem, dass es eben nicht um jemanden geht, der einfach so freiwillig sich entscheidet, sich ins Abenteuer zu stürzen und eine neue Identität anzunehmen, sondern dem von allen irgendwie die Identität von außen aufgestülpt wird, der sich dann aber auch sehr schnell sehr wohl drin fühlt. Also naja, wohl drin fühlen ist so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber der hat halt irgendwie, man scheint ein bisschen Spaß dran zu haben, obwohl er es nicht so sagen will. Ja, naja, ich meine, er erlebt halt das James-Bond-Abenteuer, ne? Dazu gehört dann auch so komplett casual Sex mit einer Fremden, die einfach so da ist. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Das ist der zweite Grund, warum ich glaube, es ist der Vorgänger vom James Bond. Es ist ein James Bond, es ist das Bond-Girl ist da und das ist, da, gib's zu, 50% von James Bond ist das Bond-Girl. Ja, auf jeden Fall. Und das Bond-Girl ist auch immer, und das ist in diesem Film auch ganz stark, die Frau, die natürlich sexy ist, aber auch vor allem, bei der man nicht genau weiß, auf welcher Seite steht sie jetzt. Mhm. Ist sie auf der Seite von unserem Protagonisten oder arbeitet sie für die Gangster? Und ist in diesem Film ja auch sehr lange unklar, wie ihre Rolle da drin ist. Wir erfahren dann sehr früh, okay, sie ist irgendwie mit den Gangstern verstrickt. Ja. Aber so ganz, es bleibt dieser Zweifel und sie könnte ja doch gut sein. Als ich das erste Mal rausstellt, denke ich, oh no, sie gehört zu den Bösen und war relativ überzeugt, dass sie einfach dazugehört. Ja. Das relativiert sich über die Zeit natürlich, weil sie auch so spielt, weil man merkt, okay, sie hat ein schlechtes Gewissen und so weiter und es gibt irgendwas muss dahinter sein noch. Aber weißt du, das Enttäuschendste des ganzen Films für mich war tatsächlich der Moment, wo es sich herausstellte, dass sie zu den Bösen gehört, weil bis dahin hätte sie die krasseste Frauenfigur seit der Geschichte des Films bis dahin sein können, weil sie so dermaßen sich auf ihn draufstürzt mit einem eigenen Willen. Alter, ja, ne? Und sich so dafür einsetzt, dass der jetzt mit ihr zusammen verschwindet ins Kabuff und dann irgendwie Spaß hat. Sie rettet ihn vor der Polizei und dann hat sie Sex mit ihm. Und zwar ziemlich klar, wir wollen jetzt Sex haben, lass uns loslegen. Hier, Zug, wir haben einen Zugwaggon, wir haben gemütliche Sitze, lass uns vögeln. Und er sitzt die ganze Zeit da und sie spielt ihn an die Wand und er ist völlig fassungslos und sagt, okay, gut, ja, was für ein Zufall, dass wir zusammentreffen. Nein, kein Zufall, ich habe dafür bezahlt, dass du hier sitzt. Eva Mary Sand als unsere femme fatale in diesem Fall, die ja wirklich einfach cool ist. Und es ist auch keine Romanze, die da aufgebaut wird. Sie machen am Schluss machen sie den Twist Richtung Romanze, aber eigentlich geht um Lust, es geht um sexuelles absolut. Verlangen und sie will ihn flachlegen. Und ich hätte mir so gewünscht, dass das ist. Ja. Dass sie wirklich als eine der wenigen Frauenfiguren aus dieser Zeit mal wirklich da ist und sagt, ich habe ein eigenes Bedürfnis, ein eigenes Verlangen und das hole ich mir jetzt. Ja. Aber nein, sie muss es machen, weil irgendjemand sagt, du machst das jetzt. Vielleicht Vielleicht, ja, ja. Vielleicht das ist war so der, eine Enttäuschung. Vielleicht war der Hays Code zu dieser Zeit dann doch noch zu stark. Ja, Ende der 50er Jahre. Und deswegen müssen sie auch am Schluss heiraten. Aber Kudos an den Film, dass er hier erstmal Sex erzählt, ohne dass geheiratet wurde. Das stimmt, ja. Sie haben wirklich unverfänglichen Sex. Sie haben einfach einen One-Night-Stand im Zug. Ja, wobei sie natürlich eine Line noch ändern mussten. Sie hätte eigentlich gesagt, I don't make love on an empty stomach. Und dann mussten sie das neu dubben mit dem Satz, I don't discuss love with an empty stomach. Aber ja. Naja. Aber es ist einfach klar, wenn man diese Szene sieht, diesen ganzen Komplex, wie er sie im Zug trifft, wie sie ihn vor der Polizei beschützt, wie sie zusammen essen. Es ist ein Vorspiel. Mhm. Und es ist klar, und wenn er dann in ihrem Zugabteil ist, es ist einfach so offensichtlich, es geht hier nur um Sex. Und ich finde es tatsächlich auch sexy. Einer der wenigen Filme, die es schaffen, dass ich davor sitze und denke, Und wohlgemerkt, wir sind Ende der 50er, wir sehen keine nackte Haut. Nichts. Es ist nur das Gespräch und so ein bisschen dann, wie die in der Kabine dann anfangen, so ein bisschen rumzuknutschen. Ja, aber auch ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So dieses typische Hollywood-Knutschen, wo die Köpfe so geneigt sind, dass man keine Zunge sieht. Auch nicht, also dass man auch keinen offenen Mund sieht. Ja. Und es wird auch nicht indiziert, also man sieht es auch nicht, dass das irgendwie zum Einsatz kommt. Also es ist nicht wild in dem Sinne. Genau. Ja. Aber ganz, ganz spannend, vor dieser Zugszene haben wir ja eine relativ wesentliche Szene im Film. Der Film arbeitet sehr subjektiv. Wir haben die ganze Zeit Fornhills Perspektive, der nicht weiß, was los ist, der durch den Film stolpert. Und in der 40. Minute wird das aufgebrochen, wo wir so die einzige wirklich autoriale Perspektive haben. Wo nach dem ganzen Scheiß, der ihm passiert ist, also er wurde betrunken gemacht, er wurde fast umgebracht, er ist nochmal zu dieser Villa gefahren, wo er fast umgebracht wurde, niemand mehr da. Dann hat er versucht, diesen Typen zu finden, der wurde dann mit dem Messer umgebracht im UN-Gebäude. Und dann haben wir plötzlich diesen Schnitt zu einer netten kleinen Runde von der CIA und wir haben die Erklärbär-Szene unseres Films. Es ist so reingepfropft. Absolut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde es so seltsam. Wäre es nicht auch irgendwie interessanter gewesen, also ich verstehe, warum es gemacht hat, aber wäre es nicht interessanter gewesen, dass wir als Zuschauer immer noch ganz lange denken könnten, es ist vielleicht wirklich dieser gesuchte Kaplan? Ich wäre gerne weiter im Dunkeln getappt. Ja. Es ist natürlich so ein bisschen Stilmittel der 50er. Es ist auch Hitchcock-Stilmittel. Hitchcock sagt ja immer hier, ich gebe dem Zuschauer mehr Info, als unsere Hauptfigur hat, damit ich als Zuschauer anders mitfiebern kann. Es erinnert mich so ganz unangenehm an diese Szene aus Psycho, die ganz am Ende von Psycho ist, wo der Psychiater, Psychologe gezeigt wird, der sagt, okay, ich habe jetzt mit unserem Killer geredet, ich kann Ihnen jetzt genau erklären, was ist. Er hat diese Krankheit, er hat das deswegen gemacht und so weiter. Ja. Ich fühle mich in dem Moment als Publikum so ein bisschen für dumm verkauft, weil uns wird dann haarklein erklärt, okay, dieser Kaplan ist nur eine Finte, der existiert gar nicht wirklich, weil es gibt tatsächlich einen Maulwurf in den Reihen von diesen Gangstern, den müssen wir schützen. Und jetzt wurde der Fornell für den Kaplan gehalten, aber okay, mein Gott, dann sind sie abgelenkt, ist ja super. Und der Fornell ist seinem Schicksal überlassen, lassen wir ihn übers Messer springen. Das wird uns alles in diesen 5 Minuten einfach mal von der CIA erzählt. Und diese Szene ist so offensichtlich eine Szene fürs Publikum. Ja. Kann er uns nicht zutrauen oder kann er nicht dem Publikum in den späten 50er Jahren zutrauen, auf diese Szene zu verzichten und weiter mit Thornhill durch die Dunkelheit zu tappen? Absolut, das könnten andere Filme haben das auch geschafft. Also so ist nicht. Auch zu der Zeit gab es durchaus die Möglichkeit, dass man da mitgeht und noch ganz lange denkt, ist das nicht. Ja, und es gäbe halt auch wirklich spannende Möglichkeiten, dann so mit Andeutungen zu arbeiten. Und es ist wirklich nicht viel, was gemacht werden muss. Es muss einfach diese Szene weggeschnitten werden. Und der Film ist meiner Meinung nach deutlich spannender und auch interessanter. Ja. Zumal es ja später auch nochmal wirklich erklärt wird. Also die erklären es ja nochmal später, weil irgendwelche Dialoge darauf basieren, dass das nochmal erzählt wird, was jetzt eigentlich Sache ist. Also die Gangster erzählen es nochmal und die Leute, die die Ermittlungen machen, die CIA, die erzählen es ja auch ihm nochmal und so. Das wäre also nicht nötig gewesen. Das ist ein bisschen schade. Ich kann es ihm so ein bisschen nachsehen, weil für mich der Film halt ein großer, komm, wir stürzen uns ins Abenteuerspaß ist. Ja. Und dann ist es einfach okay, ne? Dann muss es nicht die ganze Zeit so spannend sein. Ja. Weil, also wenn wir sagen, Hitchcocks Suspense-Momente sind halt, der Zuschauer weiß mehr als der Protagonist. Ja. Das funktioniert in dem Fall nicht so wirklich, weil es zu viel ist und zu erklärt ist. Und Hitchcock macht das sonst deutlich virtuoser, mit mehr mit Bildsprache, mit Andeutung. Und hier hat er einfach so, Bob, wir haben jetzt mal Leute, die uns alles erklären. Es wäre spannender, wenn es nicht da wäre. Ich würde mehr Spannung in dem Film empfinden, wenn es nicht da wäre. Aber wie gesagt, die Spannung ist für mich nicht das Wesentliche in dem Film, sondern einfach der Spaß. Die absurden Sachen, die passieren, ja. Die Merkwürdigkeiten, ja, sein Verhalten. Stimmt. Es ist so ein bisschen so ein Disney-Ride. Ja, auf jeden Fall. Und zu dem Disney-Ride gehört ja so eine ganz wesentliche Szene, die Szene, die auch immer zitiert wird. Und wenn du sagst, mach mal so eine Reihe von den 5 ikonischsten Hitchcock-Bildern, ist neben dem Messer in der Dusche und den Vögeln, die angreifen, ist diese Szene von Thornhill, der durch das Feld läuft und vom Flugzeug verfolgt wird. Das ist etwas, was mich so lange verfolgt hat, also wie ihn das Flugzeug, dass ich gedacht habe, oh, dieses Bild, das ist so krass. Und das ist so ikonisch und ich weiß verdammt nochmal nicht, was das soll. Ich muss diesen Film sehen. Und deswegen, ich weiß nicht, warum ich so lange gewartet habe, diesen Film zu gucken. Schieben wir einmal ganz kurz zur Seite, dass das wirklich idiotisch ist, wie sie versuchen, ihn umzubringen. Es ist so dämlich. Es ist so absurd. Aber gut, okay, das haben wir vorhin schon festgestellt. Und das Flugzeug fliegt auch zuerst über ihn und kommt dann nochmal zurück und schießt erst dann. Erst dann, ja. Und es schießt, also es hat offensichtlich die Schussanlagen vorne. Es trifft ja nicht mal im Ansatz. Es trifft ja einfach nur irgendwie den Boden um ihn herum. Ja. Also, aber was ich dann spannend finde, ist, dass dieses Kornfeld, wo er dann reinrennt, ja auch so ein Trope, also ist auch so ein Filmtrope geworden, oder? Ja. Also ich finde es auch sehr spannend, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber da fällt es mir jetzt auf, dass das so einen fast einen unschuldigen Anfang nimmt, dass man das Kornfeld als Verstecken und als Ort des, man weiß nicht, was findet man dort und was passiert, weil das einfach alles sehr dicht ist und fast wie ein Maze funktioniert. Hitchcock hat zu dieser Szene gesagt, er wollte versuchen, radikal gegen die klassischen Klischees von so einer bedrohlichen Szene zu arbeiten. Mm. Normalerweise würde man so eine Szene nachts machen, irgendwo im Inneren, wo es dunkel ist, wo es klaustrophobisch ist. Und er wollte so Bright Daylight, offen, großes Gelände und trotzdem zeigen, hey, auch in diesem Setup kann man Spannung erzeugen. Es ist genau das gleiche, wie als wenn er es im Dunkeln gemacht hätte, weil er nämlich auf genau die andere Seite der ganzen Geschichte gesetzt hat. Er hat ja diesen Establisher, ne? Dieses riesige Bild von dem Feld, von den Feldern, die da sind, und er kommt da mit dem Auto an und ist so ein Stecknadelkopf großer Mensch, der da aussteigt, und wir haben das riesige Feld. Und das ist allein schon fast klaustrophobisch, obwohl es so riesige Weiten hat, hast du das Gefühl, ach du Scheiße, du bist da irgendwo im Nirgendwo. Und da hast du im Grunde den gleichen Effekt, wie als wenn du im Dunkeln tappen würdest. Ja, vor allem, die Szene sticht wirklich auch heraus, auch soundtechnisch, wegen ihrem fehlenden Sound, ne? Da ist keine Musik, da ist nichts. Mhm. Er ist komplett verlassen, er steht in diesem riesigen Feld. Mhm. Wir haben diese krasse Perspektive auf ihn, dann kommen ja auch wirklich so ein, zwei spannende Momente, wenn dann das Auto vorfährt und er guckt so, kommt da was, und dann steigt jemand aus und dann erfahren wir, okay, das ist nur jemand, der auf den Bus wartet. Ja. Und er hofft halt nach wie vor, dass dieser Kaplan kommt. Im Hintergrund fliegt ein Flugzeug, schon so eine Andeutung von einer Gefahr. Es ist wirklich eine spannende Szene, einfach weil die so ruhig inszeniert ist. Mhm. Ich finde es ganz toll, weil er auch sich viel Zeit nimmt und so und dann die ganzen Leute vorbeifahren lässt. Er macht das, glaube ich, 3-4 Mal, ne? Ja. Also man sagt ja immer, Comedy comes in 3, aber ich glaube, da kommt sogar noch ein 4. Auto und das ist es dann halt auch nicht. Und dann kommt das Flugzeug. Wir sind sehr lange bei ihm. Die Szene dauert fast 10 Minuten. Also von Ankunft in diesem menschenleeren Ödnis, wo wirklich nur das Feld ist. Entschuldigung, ich stelle mir gerade Plur vor, wie du da sitzt vor dem Fernseher und genau guckst, okay, jetzt fängt sie an, die Szene. Ah, bis dahin läuft sie also. Und dann genau ein Timetable hast, wie der Film aufgebaut ist. Das ist halt sehr auffällig, ne? Die Szene ist wirklich lang. Wir haben hier eigentlich einen turbulenten Film vor uns, wo die ganze Zeit irgendwas passiert, wo von einer Katastrophe in die nächste gerannt wird und irgendwo Sex dazwischen. Und dann haben wir diese eine Szene, die sich wirklich sehr viel Zeit lässt, um Stimmung und Spannung aufzubauen. Weißt du, an welcher Stelle im Film das eingebettet ist? Ist das so ein, weiß ich nicht, so ein... Voll zentral. Voll zentral. Nach einer Stunde und 7 Minuten beginnt diese Szene. Hast du dir das jetzt ausgedacht? Nein, du hast das wirklich aufgeschrieben? Ich mache mir Notizen, aber tatsächlich gucke ich meistens bei Filmen, was ist die zentrale Szene, so ganz, ganz billig, was ist in der Mitte des Films und wie lange dauert es, bis XY passiert. Ich kann ja einmal aus meinen Notizen zitieren. Es dauert 40 Minuten, bis wir wissen, dass der Bösewicht in Wahrheit Van Damme heißt. Okay. Jean-Claude. Ja, genau. Es dauert 39 Minuten, bis wir die Erklärszene haben, wo wir erfahren, dass Kaplan nur eine Fiktion ist, die von der CIA erfunden wurde. Und das war's schon. Tut mir leid. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber mehr Timecodes habe ich nicht aufgeschrieben. Es ist schon nerdier, als ich dachte, dass es sein würde bei dir. Ich habe hier keinen Einblick in deine Notizen und ich denke dann immer, okay, du hast da so wirklich alles aufgelistet, genau nach Zeit. Vielleicht müsste man hier eine extra Rubrik draus machen. Plor liest Timecodes vor. Also ein paar, ich kann dir mal ein paar von meinen Notizen zeigen. Manchmal habe ich sehr viele Timecodes, manchmal sehr wenige. Aber so, was steht ganz zentral im Film, habe ich fast immer. Mhm. Weil ich finde das auch irgendwie ganz witzig. Und oft ist es eine zentrale Szene, entweder für die Handlung oder aus ästhetischem Gesichtspunkt. Hier ist es einfach aus ästhetischem Gesichtspunkt. Hier ist es eine spannende Szene in der Mitte. Ja, davor haben sie schon ein paar Mal versucht, ihn umzubringen. Und danach versuchen sie es nochmal ein paar Mal. Mhm. Aber das ist so die krasseste Szene. Die längste von diesen Action-Szenen. Mhm. Kannst du mir kurz sagen, wie man als Pilot in die Lage gerät, solche krassen Loopings und so krasse Manöver zu fliegen und dann in dieses komische Auto reinfliegt. Aber wie? Das ist total absurd. Es ist echt ein bisschen dämlich. Man hat kurz das Gefühl, sie haben vielleicht einen Kamikaze-Piloten engagiert. Aber warum hat er dann nicht einen Kamikaze-Angriff gleich auf Hornhill gemacht? Es ist echt vorne und hinten nicht. Ich glaube auch, dass es ganz allgemein bei Hitchcock sich nicht immer lohnt, die Logikfrage zu stellen. Nein, ich definitiv. Glaube, weil Hitchcock sowieso jemand ist, der ist ein kleines Kind, der das spielen will. Und der will einfach, der hat eine Idee für eine Szene und dann will der dieses Abenteuer einfach erzählen und gut ist. Und wenn man dann anfängt, da viel rumzustochern, dann nimmt man sich ein bisschen die Lust an dem Film. Ja, das ist ja auch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen wie dieser Film, wie die Story entstanden ist. Der hat es ja zusammen mit Ernest Lehman geschrieben, der offensichtlich was anderes machen sollte für MGM mit Hitchcock zusammen, was dann nicht geklappt hat. Ja. Und dann hat Hitchcock aber gesagt, hey komm, lass uns doch was zusammen machen. Mit dem Lehman komme ich gut klar, ich würde gerne mit ihm was schreiben. Und dann haben die sich getroffen und haben offensichtlich angefangen, Ideen rumzuwerfen. Und da Hitchcock ist halt gestartet halt mit der Idee von, hey, wie wäre es mit Mount Rushmore? Und da sitzt jemand in der Nase und da niest jemand. Und dann rennen sie und dann springen sie. Und dann ist da Lehman drauf eingestiegen, hat wahrscheinlich gesagt, wir müssen unbedingt was im UN-Hauptquartier machen. Ganz wichtig. New York, lass uns zur UN gehen. Hey, wie wäre es, wenn ein Flugzeug da lang fliegt? Hey, wir können noch das. Sie hatten ursprünglich geplant, das Ding bis nach Alaska zu führen. Oh mein Gott. Ich gehe davon aus, dass der erste Entwurf von dem Skript so ganz viele kleine Abenteuer-Episoden sind und die einfach Spaß haben und sich gegenseitig das Zeug zu werfen. Und dann sitzen sie nachher in der Umsetzung und dann wird es ganz schön schwierig. Ja. Ja, natürlich, ist auch vieles rausgefallen. Das ist aber noch ein Grund, warum ich glaube, dass es ein James Bond ist, weil James Bond ja auch zu den anderen 50% neben dem Bond Girl ein Reisefilm immer ist. Es sind immer ein Potpourri von Sightseeing quasi. Ne? Du gehst durch die Alpen, der ist jetzt da in der Schweiz und dort. Und es ist natürlich heute noch ein bisschen krasser, weil wir uns mehr leisten können, weil viel mehr Geld ausgegeben wird für Dreharbeiten. Aber schon damals Mount Rushmore und dieses krasse Designerhaus, was sie da dem Bösewicht gegeben haben, das sind alles Tropes, die irgendwie so James Bondig sind. Ja, auf jeden Fall. Interessant ist, dass bei James Bond haben wir eigentlich typisch diese Reise an exotische Orte. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben hier wirklich North by Northwest. Wir bleiben in Amerika und die Strecke, die er zurücklegt, ist ja auch relativ gering. Also im Vergleich zu James Bond ist das nichts, was er hier rumreißt. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen dieser Karneval ist, den auch James Bond macht. Also egal, ob du jetzt weit reist oder nicht, aber so dieses Pacing von einem Ort zum nächsten und dann ist wieder Wechsel und das ist wieder Wechsel. Abenteuer, wir müssen dorthin. Action, Sex. Ja. Kurzes Gespräch, wieder Abenteuer, wieder Action, Sex. Und ganz wichtig, eben am anderen Ort oder auf dem Weg zum anderen Ort in diesem Fall. Genau. Sie durften nicht bei UN-Gebäude drehen, ne? Ja. Und dann haben sie aus dem Auto raus diese eine Szene, wie er in das UN-Gebäude reingeht, die haben sie offensichtlich, keine Ahnung, wie sie das 1959 gemacht haben, wo die Kameras doch noch ein gutes Stück größer waren, haben sie das so aus dem Auto raus gefilmt und dann haben sie gemalt, ne? Sie haben so eine Draufsicht vom UN-Gebäude, da haben sie einfach die Sets gemalt. Ah, deswegen sieht das so aus. Das wusste ich nicht. Aber ich dachte, die hätten das nicht aus dem Auto gefilmt, sondern sie haben drüben im Gebäude gegenüber sich hingestellt und haben dort durch die Scheibe rausgefilmt. Auch gut möglich. Nur haben vielleicht auch Legendenbildung und so weiter einiges getan. Aber sie durften nicht dort drehen und sie waren reluctant genug zu sagen, nee, wir machen das aber. Und einmal wurden sie weggescheucht und dann sind sie wiedergekommen mit einem anderen Plan und haben es nochmal gemacht. Yeah. Es ist schon krass. Und dann haben sie für diese Vogelperspektive haben sie gemalt. Sie haben sowieso relativ viel gemalt in dem Film, wo sie nicht hin durften. Und sie haben es auch wirklich geschafft, gute Räume zu finden, um dann das Innere des UN-Gebäudes zu drehen, dass es glaubwürdig ist. Das haben sie gebaut. Ja. Das Innere vom UN-Gebäude haben sie gebaut im Studio. Und da haben sie einen Fotografen extra beauftragt. Der sollte reingehen ins UN-Gebäude, sollte dort Fotos machen und dann die Fotos mitbringen, damit sie es nachbauen können. Das ist krass. Und Lohn der Mühen war dann ja auch eine Oscar-Nominierung für Best Art Direction, Set Decoration. Ja, drei Oscar-Nominierungen insgesamt hatten sie. Drehbuch und leider, noch. Leider nichts gewonnen. Ja. Ja, so ein bisschen schade, ne? Ja, ein bisschen schade. Ja, das ist wirklich ein toller Film, wenn man nicht zu viel anfängt, darüber nachzudenken, wie logisch jetzt was ist. Bloß nicht zu viel drüber nachdenken. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wir müssen einmal über den Anzug von Cary Grant reden. Okay, das ist jetzt komplett dein Steckenpferd. Leg mal los. Nein, ich habe nicht viel rausgesucht dazu. Es ist mir einmal über den Weg gelaufen, dass man sehr viel darüber reden kann, dass dieser Anzug der Anzug der Filmgeschichte sein soll. Ich weiß nicht genau warum, ich fand ihn auch gut so. Und man, es wird viel darüber geredet, dass der so in einem durch ist, dass es eine gute Entscheidung ist, dass er keinen Gürtel trägt, der irgendwie diesen grauen Anzug durchbrechen würde, dass die Socken passend dazu sind. Aber gut, das sind so Standards, die man sich halt überlegt. Wenn man ein bisschen Ahnung von Mode hat, dann überlegt man sich, dass man die richtigen Socken dazu trägt. Aber es gibt so viele Diskussionen darüber und es gibt so viele Leute, die sagen, das ist der Anzug, und dann wissen wir noch nicht mal, wer den wirklich entworfen hat. Es gibt so drei Namen, die in der Gegend rumschwirren, wo immer wieder die Leute sich unsicher sind, wer es jetzt eigentlich war. Was ich auch ein bisschen seltsam finde. Auf jeden Fall wurde der dann auch in verschiedenen Filmen von verschiedenen Schauspielern quasi wieder aufgetragen, in Anlehnung an. Ne? Also von Tom Cruise und Ben Affleck und so in verschiedenen Filmen. Aber das ist krass, dass so ein Anzug so ein riesiges Ding macht. Das ist bei Frauen viel häufiger der Fall gewesen, dass so Stilikonen entstanden sind. Yeah. Und das ist in diesem Fall halt der einfache Anzug ist, der graue einfache Anzug. Ich glaube, das wesentliche Merkmal dieses Anzugs ist, also zumindest wenn wir uns jetzt in die letzten Minuten des Films begeben, dass er furchtbar stinken muss. Dieser Mensch wechselt nicht die Klamotten. Er kriegt nach neue Klamotten. Er kriegt am Ende neue Klamotten. Ja, genau. Ja, und da sieht er das erste Mal den großen Unterschied zwischen seinen Klamotten und dann einem schlecht angezogenen, desolaten Typen. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe ihn nicht gesehen, den Unterschied, aber er wird diskutiert im Internet. Also ich fand vor allem auffällig, dass er die ganze Zeit diesen blöden Anzug trägt. Und der muss ja nach Alkohol stinken, weil ich meine, er ist besoffen Auto gefahren damit. Mhm. Der muss nach Schweiß stinken. Es muss eine Überwindung für sie gewesen sein, ihn überhaupt zu nehmen. Ja, genau. Oh mein Gott. Er steckt dann ja auch in diesem Gepäckfach in dem Anzug. Also er muss furchtbar verschwitzt sein. Ja. Dann da im Maisfeld, da ist ja auch überall Dreck und Sand und Staub und ja, keine Ahnung. Sie fand ihn offensichtlich trotzdem scharf. Es ist ein magischer Anzug, ich sag's dir. Der ist selbst säubernd. Er schafft es, alles selbst wegzuklopfen an Staub, was dran hängen geblieben ist vom Maisfeld. Es ist einfach ein sehr magischer Anzug. Deswegen, ich sage dir, James Bond. Du meinst, der Anzug gibt ihm auch so ein bisschen die Superkräfte? Ja, genau. Ja. Und den Mut und die Courage, überhaupt diese ganzen Sprüche zu lassen und dann keine Angst zu haben, wenn ihm irgendwie eine Waffe vor die Nase gehalten wird. Deswegen geht er auch nicht duschen, sondern pfeift einfach Singing in the Rain und lässt den Anzug an, während er in der Dusche steht, um auch mitzukriegen, dass sie abhauen will. Was übrigens auch schön ist, ich mag die Szene, ich finde die sehr schön. Total süß. Das ist total süß. Und er ist in dem Moment auch einfach der clevere James Bond-Typ, der genau weiß, was abgeht, obwohl er eigentlich keine Ahnung hat, was abgeht. Ja. Ich möchte noch zwei Personen hervorheben, die mir wirklich sehr gut gefallen haben in dem Film. Zum einen den Professor. Mhm. Ich finde den Professor die ganze Zeit irgendwie niedlich. Du meinst den CIA-Typen, der... Ach so. Den Guten. Ja, ja. Der eigentlich die ganze Zeit sagt, naja, Zivilisten sind mir egal und so. Und der irgendwie so immer so ein bisschen entspannt durch dieses Geschehen trottet. Mhm. Wir haben einfach eine ganz tolle Szene mit dem Professor, wo er mit Fornell drüber redet, dass, er heißt übrigens Professor, er hat keinen Namen, wo er mit Fornell drüber redet, dass sie eigentlich ein Maulwurf ist, wo das nochmal erklärt wird. Und dann wird das erklärt unter dem Flugzeuggeräusch. Wir haben die beiden am Flugzeug vorbeigehen und der Professor sagt, so Fornell, ich erkläre Ihnen jetzt, was los ist. Und wir hören nichts von diesem Gespräch, weil einfach die ganze Zeit diese Maschinengeräusche zu hören sind. Tolle Szene. Ja. Zweiter wundervoller Charakter, nicht der Oberbösewicht Van Damme, sondern seine rechte Hand, Leonard, der, ich glaube, in Van Damme verliebt ist. Okay, das möchte ich jetzt untermauert wissen. Also dieser Leonard, der ist ja irgendwie immer dabei. Ganz herausragend gespielt von, lass mich einmal kurz suchen. Van Damme wird gespielt von James Mason und Leonard wird gespielt von Martin Landau. Und der ist immer so dabei. Mhm. Und wir erfahren dann ja auch irgendwie, dass Van Damme offensichtlich was mit unserer Protagonistin, mit unserer Femme Fatale, nämlich mit Eve hat. Mhm. Und der Leonard ist der die ganze Zeit sagt, ey, du darfst ja nicht trauen, du darfst ja nicht trauen. Der Leonard ist auch der ihm danach die Platzpatronen zeigt und sagt stimmt. So, siehst du, die hat dich reingelegt, die hat den Fornell gar nicht erschossen, die hat nur so getan. Übrigens, war das abgesprochen? Wusste Fornell, dass er jetzt eine große Schauspielleistung machen muss und sich hinwerfen muss? Weil der hatte doch nicht die Möglichkeit, das mit ihr abzusprechen, dass sie mit Platzpatronen auf ihn schießt. Das hat er mit dem anderen abgesprochen, der wiederum es mit ihr abgesprochen hat. Also mit dieser väterlichen, phlegmatischen Figur, die du vorhin meintest. Okay. Also das gab über... Ich würde ja einer CIA-Agentin, wenn sie eine fiese Gangstergruppe infiltriert, nicht eine Pistole mit Platzpatronen geben. Das ist eine scheiß Idee. Egal, auf jeden Fall ist er der sagt, ey, du darfst dieser Eve nicht trauen. Und ich glaube nicht, dass er das sagt, weil er ihr nicht traut, sondern ich glaube, er sagt das, weil sein Herz eigentlich für Van Damme pocht. Oh. Achtet mal, wenn ihr den Film nochmal schaut, auf die Blicke, die Leonard Van Damme zuwirft. Oh. Dieses so leicht, so ein bisschen suffisant, so ein bisschen neugierig. Ich glaube es, und ich glaube, es geht im Gegensatz zu der Beziehung von Roger und Eve, ist diese Beziehung sehr rein. Es geht nicht um Sex, es geht um Liebe. Er ist einfach in ihn verliebt. Und deswegen viel mehr Liebe für Leonard, der ein ganz, ganz toller Bösewicht ist. Ja, und so ein toller Handlanger. Also bevor es James Bond gab, auch wenn wir schon James Bond-Referenzen haben, James Bond hatte immer die Bösewichte hatten immer coole Handlanger. Das stimmt, gehört zum James Bond-Film dazu. Und Leonard ist ein toller Handlanger von einem Bösewicht. Okay. Ja gut, dann muss ich mir den Film daraufhin nochmal anschauen, auf diese Blicke. Haben wir noch irgendwelche tollen Figuren? Wir haben noch überhaupt nicht so richtig viel über sie gesprochen. Ich finde sie sehr gut. Ich finde, sie macht das sehr, sehr gut. Saint, wie heißt sie mit Vornamen? Eve Marie Saint spielt Eve Kendall. Genau. Ich finde, sie macht das sehr, sehr gut. Sie wird manchmal so ein bisschen abgetan und man sagt oft, dass sie verblasst neben Cary Grant. Aber das finde ich überhaupt nicht. Sie macht das sehr, sehr gut. Und Hitchcock hat ihr wohl nur so 3 Acting-Sachen gesagt während der Dreharbeiten. Immer nur, benutze deine Hände kaum, schau deinem Gegenüber immer direkt in die Augen, also Cary Grant in dem Fall vor allem, und lower your voice. Ja. Also, dass sie ein bisschen tiefer sprechen sollte. Was ich auch einen sehr guten Hinweis finde für diese Rolle. Ja. Sie spielt spielt sie das sehr gut von alleine. Sie spielt schon so eine sehr traditionelle Femme Fatale. Bei der man findet sie attraktiv. Mhm. Man weiß nicht, ob man ihr trauen kann. Und sie, ja, ich finde, sie ist auch von Anfang an suspekt, wenn sie auftritt, weil ich meine, so wie sie ihm hilft, vor der Polizei zu entkommen und so, wie sie ihm Sex anbietet, dann ist es einfach schon klar, die steckt da irgendwie mit drin. Irgendwas ist mit ihr. Und dann trägt das natürlich ihre Figur, dass man nicht so ganz sicher ist, was mit ihr los ist, ob sie auf der richtigen Seite steht oder nicht, ob sie wirklich für Fornell was übrig hat oder ihn nur benutzt, um ihren Job zu machen. Ja, sie ist halt relativ wenig präsent. Also es gibt so die 2, 3 Szenen, wo ich sie dann aber auch jetzt nicht so stark finde. Es gibt ja diese Szene, wenn nachdem er vom Flugzeug angegriffen wurde, wo sie ihm dann in die Arme fällt. Mhm. da hätte sie vielleicht das Ganze mit ein bisschen mehr Ambivalenz spielen können, dass man vielleicht ein bisschen mehr noch zweifelt, weil, also ich finde, sie spielt das so groß, dass es schon fast wieder wie eine... Ach, okay, verstehe. Fast wieder unglaubwürdig wirkt. Ja, bei der sind die 50er vielleicht einfach auch. Vielleicht sind es die 50er. Das hätte vielleicht ein bisschen weniger sein können. Ein bisschen weniger so um die Arme fallen und sagen, oh Gott sei Dank, du lebst, nachdem sie ihn rausgeschickt hat auf dieses Feld. Mhm. In der Auktion fand ich sie sehr stark. Die Auktionsszene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Stimmt, ja. Die auch so eine schräge Abenteuerszene ist, die komplett überflüssig ist. Ich finde es wirklich großartig. Eine der Herzstücke dieses Films, finde ich, ist diese Szene. Nur, um das mit ihr abzuschließen, sie hatten ja auch eigentlich gar nicht sie geplant. Ne? Die Schauspielerin sollte ja eigentlich, sollte das ja Sid Charisse oder Charisse, ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll, die ich wirklich großartig finde, über die wir auch gesprochen haben, als wir über Singing in the Rain gesprochen haben. Sid Charisse, so. Und ich hätte sie gerne in dieser Rolle gesehen. Ja. Aber ich bin auch froh, dass The Saint das jetzt spielt. Ein bisschen hin und her gerissen. Hitchcock hat sie also einfach durchgedrückt, ne? MGM wollte eigentlich Sid Charisse. Ja. Ich finde, sie spielt das gut. Mhm. Aber sie gehört für mich jetzt nicht zu den glänzenden Momenten des Films, die in Erinnerung bleiben. Weil ihre Figur ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu eindimensional dafür. Ich finde, daran macht sich das nicht immer fest, ob du jetzt eine gute Schauspielleistung oder so hast. Ne? Also gerade in eindimensionalen Figuren, wenn du es schaffst, da noch was Hintersinniges. Denk an Carol Lombard in Mr. und Mrs. Smith. Ja, stimmt. Das war die schlecht geschriebene, also furchtbar schlecht geschriebene Rolle. Sie hat es richtig gut geschafft, da Hintersinnigkeit reinzubringen. Aber sie ist halt auch viel präsenter in dem Film, ne? Diese Eve Kennel hat einfach nicht so viele Momente. Mhm. Sie ist einfach relativ wenig zu sehen. Na klar, sie ist eine zentrale Figur, sie ist die Love Interest bzw. Sex Interest. Mhm. Sie ist der eigentliche Maulwurf von der CIA. Sie gerät auch irgendwann in Lebensgefahr. Und doch ist sie erschreckend unterrepräsentiert in dem Film. Mhm. Jetzt gar nicht aus feministischer Sicht, sondern einfach dafür, dass sie so eine zentrale Rolle ist, kriegt sie wirklich nur eine Handvoll Szenen. Und in denen ist sie halt auch oft irgendwie so ein bisschen die Beisitzerin. Klar, die Szene im Zug, großartig, absolut. Wo sie die Verführerin ist, da ist sie wirklich stark. Ja. Eine weitere Szene fällt mir nicht ein, wo sie präsent ist. Na, in der, die wir jetzt gleich noch besprechen werden. In der Auktionsszene, aber da ist sie natürlich auch die... Mir fällt noch eine andere Szene ein. Okay. Als Hitchcock 100 Ponderosa Pines hat pflanzen lassen im Studio, um nicht im Wald drehen zu müssen. Ja, das ist total schrecklich. Ich finde es großartig. Also sie haben viel mit Studio gemacht, sie haben viel mit absolut, Bildern gemacht. Total und es hat so einen ganz eigenen Charme. Ich mag das ja. Ich mag das auch total. Dann gibt es diese Szene, wie sie da im Wald stehen, die so ein bisschen auch reingepfropft wirkt, wo man sich fragt, was macht die Szene da? Das Studio wollte auch, dass sie rausgeschnitten wird und dann hat Hitchcock gesagt, guck mal nochmal in meinen Vertrag, ich darf machen, was ich will. Und ich glaub, dann stehen die da und treffen sich und ich finde die Szene ganz toll. Grund für die Szene, wir brauchen noch einen Schauplatzwechsel, wir brauchen einfach noch einen Schauplatz. Das ist so viel. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit an dem Haus und an Mount Rushmore sein, lass uns hier noch einen Wald hinbauen. Ich finde es grafisch vom Kamerading und von der, vom Bild her wunderschön. Ich finde die Szene toll und ich finde, es ist trotzdem noch einen Dialog, der an zweiter Stelle kommt, an der ich wahnsinnig enttäuscht bin über die Frauenfigur, wie sie geschrieben ist. Weil sie nämlich davon erzählt, dass sie sonst nie jemand, dass ihr nie jemand was zugetraut hat sonst. Und dass sie das jetzt machen muss, weil sie sich immer, also naja, schlechtes Selbstbewusstsein, ne, am Ende. Weil ihr immer gesagt wurde, du kannst nicht so, du wirst nicht zu was bringen und so. Und sie sich jetzt verpflichtet fühlt, das eine Ding zu machen, was sie eben leisten kann. Und man natürlich weiß als Zuschauer, die kann viel mehr. Die könnte so viel tun und machen. Und dann kommt der blöde Satz, der alles wieder kaputt macht. Mich will ja sonst keiner heiraten. Und du denkst dir, what the fuck, du brauchst keinen Mann, du kriegst das alles alleine hin. Von dieser Szene sind mir tatsächlich Kulissen am positivsten in Erinnerung geblieben. Ich finde den Dialog so plump. Diese Funktion dieser Szene scheint mir zu sein, dass vor allem nochmal so ein bisschen Melodramatik reingebracht wird. Da läuft doch auch die ganze Zeit diese sehr kitschige Musik, dieser Musikteppich so im Hintergrund. Kann sein, ich weiß nicht mehr. Es ist so ein Melodramatikversuch, den ich irgendwie nicht so ganz abkaufen kann in dem Moment. Vielleicht ist sie einfach bei mir inhaltlich irgendwie, hat sie was bei mir angestoßen und deswegen ist sie bei mir so drin. Aber ja. Und auch bei der Auktion ist sie halt vor allem die da sitzt und leidet, während vorne wieder alles alles falsch macht, was man falsch machen kann. Also er weiß es natürlich in dem Moment nicht. Auf hilarious Weise ist es großartig. Und wie er dann da rauskommt. Oh Gott. Ich meine, ist das ist, offensichtlich soll uns diese Szene ja jetzt erzählen, dass Fornell sich dann doch irgendwie in Eve verliebt hat. Ja, ja, definitiv. Aber hatten sie nicht eine wirklich schöne, einvernehmliche Sexbeziehung? Muss das sein? Dass er plötzlich den eifersüchtigen Macker gibt und sagt, hey Van Damme, die Frau gehört übrigens mir, that's my Chlor, bitch. Es ist noch nicht mal, das sind noch nicht mal die 68er durch. Was erwartest du von diesem Film? Die Szene ist so komplett daneben. Das ist kompletter Bullshit. Es ist einfach nur, um noch einmal zu zeigen, dass Thornhill eifersüchtig ist, extrem eifersüchtig aber, und wütend. Und um einmal einen Grund zu geben, die Handlung weiter voranzutreiben, um zu zeigen, jetzt werden die Gangster aber auch wirklich misstrauisch ihr gegenüber und jetzt wird es wirklich gefährlich. Die kompletter Bullshit, die Szene, sie ist fantastisch. Aber sie spielt das, finde ich, eben auch gut. Aber lass uns diesen Pfad verlassen und wirklich darüber reden, wie, was zur Hölle. Also ich habe geahnt natürlich, was passieren wird, was er machen muss, damit er da rauskommt. Es ist die Geburt des Facepalm-Memes eigentlich, diese ganze Szene. Und dann genau. Und was macht er, um rauszukommen? Logisch wäre, Hilfe, da stehen Leute, die wollen mich umbringen. Genau. Kann jemand die Polizei rufen? Thornhill? Nein. Er muss unbedingt die ganze Situation sprengen, die ganze Party, diese Versteigerung und schreit irgendwelche blödsinnigen Sachen dazwischen, damit alle irgendwie sich aufregen über ihn und ihn dann irgendwann von der Polizei abführen lassen. Es ist auch null kohärent, was er schreit. Zuerst denkt man, okay, jetzt will er ganz hoch bieten. Nee, Moment, jetzt will er ganz niedrig bieten. Jetzt will er das Ganze in Frage stellen. Er weiß selbst nicht, was er da redet. Und ich find's großartig. Natürlich, du weißt in der Situation nicht, was du redest. Du machst einfach das, was am meisten Ärger verursacht, oder? Ja, und die ganze Zeit hoffen, dass endlich die Polizei gerufen wird. Und was toll ist, die Auktion leisten, haben natürlich viel zu sehr einen Stock im Arsch, die Polizei zu rufen. Versuchen ihn zuerst zu beschwichtigen, versuchen mit ihm zu reden, dann versuchen sie ihn zu ignorieren. Und er verzweifelt schon richtig, weil die einfach zu blöd sind zu sagen, ey, offensichtlich will da jemand gerade unsere Veranstaltung sprengen. Wir sollten den mal hier rauskriegen. Ich finde es ganz großartig. Aber dass nicht irgendwie einfach nur ein Sicherheitsmann des Hotels, wo sie das stattfinden lassen, irgendwie kommt und den einfach vor die Tür setzt oder so. Nein, es kommt die Polizei. Was für eine bescheuerte Szene. Toll. Aber allein dafür bin ich dankbar, dass ich diesen Film sehen durfte. Es ist großartig. Ich wusste nicht, dass Hitchcock das so viele absurde, also so ein Händchen für absurde Situationen hat. Na, Hitchcock ist ja schon so ein Spaßvogel. Und wenn man ihn von der Leine lässt, ne, der hatte, ich finde so die Geschichte, die dahin führt, die er in Amerika hat, die ist auch so ein bisschen so eine Selbstbefreiungsgeschichte, weil er war ja schon seit 20 Jahren in Amerika, aber er hatte halt viel Pech, ne? Er hatte diese Filme mit David Selznick gedreht, mit dem er dann irgendwie unglücklich war, dass er die ganze Zeit halt nicht das machen durfte, was er wollte. Mit dem hat er die ganze Zeit Stress. Man muss dazu sagen, David O. Selznick. Entschuldigung. Und das O steht für nichts. Er hat das offenbar erfunden, das O, weil jemand dann aus der Familie auch David heißt. Und darüber machen sie sich auch lustig am Set, während sie das drehen. Und ganz am Anfang fährt ja unser Hauptcharakter mit Sekretärinnen in der Gegend rum und diktiert denen einen Haufen Zeug. Und das ist offensichtlich eine Parodie auf David O. Selznick. Was ich sehr witzig finde. Mit dem Hitchcock echt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das waren seine ersten Erfahrungen in Amerika. Und dann ist er bei Warner Bros. Gelandet. Und da war es ja auch nicht besser. Ne? Da hat er wirklich gute Filme gedreht. Also Der Fremde im Zug ist da zum Beispiel entstanden. Aber dann hat er vor allem, bei Anruf Mord hatte er diesen Stress, weil die wollten unbedingt, dass er das in 3D macht. Und das hat ihn so genervt. Alter. Auch ein Grund mit, warum es jetzt wieder Streit gibt bei diesem Film mit Kamera. Dann war das ja auch so mit ein Grund, dass er sich unabhängig gemacht hat, dieses Transatlantic Picture gegründet hat. Das war dann wirklich die Zeit, wo er dann wirklich erfolgreiche Filme gemacht hat. Ja. Aber es waren, wenn wir uns Hitchcocks Hollywood-Zeit betrachten, waren es eher so 5 Jahre, in denen er wirklich gute, erfolgreiche Filme gemacht hat, in denen er das machen konnte, was er wirklich machen wollte. Und dieser Film, Der unsichtbare Dritte, steht irgendwie so in dieser Reihe und ist so ein bisschen ein Höhepunkt davon. Also davor war halt Das Fenster zum Hof war 1955, da hat er schon sehr viel rumgealbert, viel Humor reingebaut. Da durfte er auch wirklich viel machen, wenn man bedenkt, was er mit diesem Studio angestellt hat, mit irgendwie ganze Betondecken rausgenommen, damit er tiefer legen kann und so. Das war schon krass. Ja, das war bei Paramount dann. Ne? Bei Paramount hatte er wirklich dann so zum ersten Mal diese künstlerische Freiheit in Hollywood. Und dann hat er angefangen, Spaß zu machen. Ja. Und Vertigo, hatte, wo er komplett rum experimentiert hatte, der ja damals komplett durchgefallen ist, der Kritik 1958. Mhm. Also das ist alles, es ist schon, der unsichtbare Dritte steht so in dieser Reihe von Hitchcock, ist endlich von der Leine gelassen und darf jetzt mal ein bisschen schräg sein und darf jetzt mal ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und vielleicht der Höhepunkt davon, Psycho, 1960. Ja, aber es ist toll, wenn man das so sich anschaut, so eine ganze Entwicklung. Ich müsste mir so viel mehr Hitchcock anschauen, um so zu sehen, wo die Ansätze sind, was er denn wollte und wo das dann hingeht. Das finde ich wirklich spannend, weil ich eben wirklich nicht erwartet habe, dass Hitchcock so viel rumblödeln darf. Ja. Naja, hat er auch. Also es gab ja schon Stress mit dem Studio. Du hast ja schon erwähnt, er wollte den Film länger machen, sie wollten deutlich mehr noch kürzen. Ja, die wollten mindestens unter 2 Stunden bleiben und Hitchcock hatte aber zum Glück diese Carte Blanche. Ja. Also er durfte wirklich machen, was er wollte. Sie wollten ihm ihre Ultra Panavision aufzwingen, 65 mm. Ja, genau, das war auch. Und er hat gesagt, nee Leute, Vista Vision, das ist mein Verfahren, mit dem ich arbeite. Und hat er sich auch durchgesetzt. Aber es war schon ein Kampf gegen das Studio und er hatte auch die Produktionskosten deutlich überzogen. Ja. Allein Cary Grant. Ja, 5.000 am Tag. Der hat eine Klausel in seinem Vertrag. Wenn die Drehzeit überzogen wird, dann kriegt er $5.000 pro Tag. Oh Gott, und dann hat sich das ganz am Anfang schon verzögert. Und dann hat er am Anfang echt jeden Tag, den sie nicht gedreht haben, €5.000 bekommen. $5.000. Dollar, ja. Und eine Million war der Film insgesamt über dem Budget. Hm. 4,3 Millionen hat er gekostet, aber er war ein Erfolg. Da hat er das Doppelte eingespielt. Aber sie haben wirklich einiges auch fallen gelassen. Ne? Also er hat zwar machen können, was er wollte, theoretisch, aber sie haben trotzdem Sachen nicht gedreht. Wie zum Beispiel, es gab auch irgendwie aus dem Flugzeug wollten sie eigentlich eine Ego-Perspektive des Shooters machen, der auf ihn schießt. Das haben sie auch wegnehmen müssen. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Ich hätte es gerne gesehen. Und es gab noch was anderes, das suche ich gerade noch. Ja, es gab irgendwas mit einer Fabrik oder so, ne? Moment, ich gucke auch gerade. In Alaska wollte er eigentlich den Showdown haben. Ja, und dann hatte er irgendwie noch eine Szene mit Roger Thornhill ganz am Anfang in seinem Office, wo er irgendwie als Advertising-Typ arbeitet und irgendwelchen Kram macht. Das wären nochmal $20.000 gewesen. Er wollte in eine Automobilfabrik. In Detroit wollte er eine Szene drehen, wo Cary Grant zusammen mit einer anderen Person am Fließband entlang geht und das wollte er ungeschnitten machen. Oh, okay. Cocktail, klar. War noch nicht so lange her, ne, da, wo Hitchcock damit experimentiert hat, was kann man machen mit so einem One-Shot, beziehungsweise Fake-One-Shot in dem Fall. Ja. Und er wollte eine One-Shot-Szene einbauen, wo sie in diesem Automobilwerk sind, am Band vorbeigehen. Ja. Und man sollte dann sehen, wie das Auto nach und nach zusammengebaut wird, während diese Szene läuft. Oh Gott. Ganz am Ende hat jemand die Schraube falsch angesetzt. Ah, wir müssen nochmal drehen. Oh Mann. Ja, natürlich, man muss dann irgendwie Kompromisse machen. Selbst in dieser Situation als Hitchcock, der wirklich alles darf, muss man dann irgendwann einfach sagen, okay, wir schneiden da was weg. Eine Sache hätte ich noch. Most obvious Hitchcock Cameo ever. Aber sowas von, muss man mal sagen, wirklich ganz am Anfang, ja, ich glaube, das war wirklich die Phase, wo er keine Lust mehr darauf hatte, wo er wirklich gesagt hat, Alter, guckt euch den Film an und sucht nicht die ganze Zeit nach mir. Und deswegen hat er dann angefangen, die immer weiter nach vorne zu verlegen, die Cameos, dass die Leute wirklich gesagt haben, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich den Film genießen. Ja, und nicht nur weit nach vorne gelegt in dem Fall, sondern auch wirklich Opening Sequence. Es ist keine Maskerade, keine Camouflage, er steht da am Bus. Wir sehen ihn in voller Größe. Es ist eindeutig. Oh, hallo Alfred. Ja. Und dann haben sie aber auch darüber spekuliert, ob nicht später in einer Szene auch noch er in Drag als Frau verkleidet auftaucht. Okay, das höre ich gerade zum ersten Mal. Das würde heiß diskutiert. Allerdings stellte sich dann raus, dass es eine Schauspielerin war, mit der er dann auch später nochmal gearbeitet hat. Und dass auch beim Fest auf Fensterhof schon aufgetaucht ist und so. Den Namen habe ich gerade nicht parat, weil in meinen ganzen Notizen leider das alles untergegangen ist. Hitchcock eignet sich einfach perfekt. Perfekt für so Movie Legends. Ja, absolut. Wollen wir uns hinüberschwingen in unsere Top 3? Bitteschön. Und Jingle. Unsere Liste. Ich bin jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich immer wieder irritiert, wie du es schaffst, dramatisch, pathetisch und gleichzeitig komplett unsicher zu klingen. Unsere Top 3. Okay, also, wir haben das Thema, wie bin ich da nur reingekommen? Oder wo bin ich da nur reingekommen? Was eine sehr breit gefächerte Sache ist. Irgendwie kann man da fast alle Filme reinlegen. Aber, also ich meine, das ist ein Grund, warum man einen Film macht. Man schickt jemanden irgendwo hin und der fragt sich, was mache ich jetzt hier? Ja, und es ist ein beliebtes Trope geworden, gerade in den 90ern. Wir haben Ende der 90er, haben wir ganz viele Filme, die ganz bewusst das voll ausreizen, so voll draufhauen, die meistens alle kacke sind. Oder so 2000er. Ja. Also der Klassiker, was das betrifft, so Slacker-Filme, ne? Ey Mann, wo ist mein Auto? Ach du Ey, dude, Scheiße. Where's my car? Ja. Ist, glaube ich, so einer von den Klassikern, was das betrifft. Also wenn wir in diese Periode gucken. Mhm. Und dann der bekannteste dürfte wahrscheinlich Hangover sein. Ja, genau, sowas. So große Pro-Comedy, wo sie eigentlich nur rumlaufen, versuchen herauszufinden, was letzte Nacht passiert ist, weil irgendwas total Irres los ist. Mhm. Das habe ich alles nicht in meiner Liste, weil ich das alles furchtbar finde. Ja. Aber dann wurde es umso schwieriger, die Filme zu finden, die ich wirklich gesehen habe, die ich wirklich toll fand. Da wird es dann für mich ein bisschen dünner schon. Musst du anfangen? Ich muss anfangen. Ja. Und ich würde auch tatsächlich anfangen mit einem Film, der relativ jung ist. Also jung ist viel gesagt, über 25 Jahre alt. Wir sind alt. Dem Jahr 2006, Lucky Numbers 11 von Paul McGugin mit Josh Hartnett und Bruce Willis. Und zwar ein Slevin, unser Protagonist, der eine Krankheit hat, die ihn lakonisch werden lässt. Er hat so einen extrem niedrigen Blutdruck oder so. Er reagiert auf alles extrem lakonisch. Okay. Gerät durch eine Verwechslung in einen Kampf von zwei Gangstern gegeneinander. Morgan Freeman und Ben Kingsley als der Boss beziehungsweise der Rabbi. Die versuchen sich gegenseitig umzubringen und er gerät da irgendwie rein und wird dann beauftragt und hin und her geschickt, obwohl er nichts mit ihnen zu tun hat und läuft eben auch so komplett lakonisch durch das ganze Szenario. Sehr viel von Hitchcock geklaut, sehr viel bestimmt auch von der unsichtbare Dritte geklaut. Ja. Wirklich unterhaltsamer Film, der so ein bisschen im Geist von Guy Ritchie und Tarantino Filmen von der damaligen Zeit ist. Also auch vor allem viel von Guy Ritchie und Tarantino geklaut. Okay. Macht aber wirklich Spaß mit einem großartigen Josh Hartnett und einer tollen Lucy Liu als Love Interest. Okay. Cool. Mein Platz 3 ist, ich bin bei den Klassikern, tut mir leid. Die sind auch so oft genannt worden und wir haben sie besprochen teilweise, aber das sind für mich die großen Filme in diese Richtung und zwar Sunset Boulevard. Oh ja, sehr gut, ja. Der Autor, der da kommt, um ihre Biografie zu schreiben oder nicht ihre Biografie, sondern noch ein Drehbuch, was sie noch drehen will, als letzte große Rolle, glaube ich. Und der weiß einfach irgendwann nicht mehr, was ist hier eigentlich los? Wer ist das? Und jetzt bin ich plötzlich ihr Liebhaber? Was ist... Was? Ja, und fragt sich wirklich irgendwann... Erwacht er wirklich jeden Morgen wahrscheinlich auf und denkt sich, what the fuck is happening? Fuck my life. Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall. Wo bin ich reingeraten? Hollywood. Ja, genau. Mein Platz 2... aus dem Jahr 2014, Frank. Wirklich eine wunderschöne, kleine Indie-Komödie über einen Musiker, gespielt von Domhnall Gleeson, den man als einen von den Zwillingen bei Harry Potter kennt. Oh. Der ist ein Musiker und gerät durch Zufall an eine Experimentalband, weil deren Keyboarder ausgefallen ist. Und er kann halt Keyboard spielen und soll dann für den einspringen und wird dann ganz abrupt Mitglied von dieser Band. Und der Kopf dieser Band ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kopf. Und zwar, niemand weiß, wer es ist. Er heißt Frank. Oder er nennt sich selbst Frank. Und er trägt einen riesigen Pappmaché-Kopf. Ah. Und zeigt nie sein wahres Äußeres. Ziemlich konsequent. Mhm. Gespielt von Michael Fassbender. Und unser Protagonist wird dann Mitglied von dieser Band. Und dann gehen sie gemeinsam aufs Land, um ein Album aufzunehmen und zu produzieren. Und es kommt mehr und mehr, stellt sich für ihn die Frage, Gott, wo bin ich da reingeraten? Was ist das für eine Freakshow? Und entwickelt sich an ganz vielen Punkten, aber ganz anders, als man erwarten würde. Und ist ein wirklich toller, warmherziger Film, der sich so vor der experimentellen Musik und vor der Kunstkacke verbeugt. Okay. Und vor allem mit einem ganz großartigen Frank, der die ganze Zeit diesen Pappmaché-Kopf hat. Und der arme Schauspieler. Ja, kein Credit für irgendwas. Trotzdem präsent ist. Okay. Und vor allem unfassbar viel Charisma mitbringt, einfach durch die Art, wie er redet und wie er sich verhält. Ein toller Film. Stell dir vor, du bist Schauspieler, du bist bekannter Schauspieler. Ja, Michael Fassbender, ne? Du bist Michael Fassbender. Dann ruft jemand an und sagt, ich hätte dich gerne in meinem Film. Es geht um Folgendes. Oh ja, klingt sehr gut. Du wirst bloß nicht zu sehen sein. Weißt du? Es gibt eine Szene, wo man ihn ohne Maske sieht. So viel, ja, eine. Okay, toll. Ich möchte nicht wissen, wie viel sie ohne ihn gedreht haben und einfach irgendjemanden in dieses Kostüm gesteckt haben. Oh nein, das hoffe ich doch nicht. Mein Platz 2 ist auch Klassiker, tut mir leid, Der große Diktator. Ja. Am Ende läuft der Tramp, die flüchten aus dem Concentration Camp mit dem ehemaligen Offizier und dann, naja, kommen ihnen Soldaten entgegen, die dann glauben, weil der Tramp eben aussieht wie Hitler oder wie hier ist Hinkel, und wir zwingen ihn da irgendwie, nehmen ihn mit zur Kundgebung, wo er dann eine Rede halten muss. Und das ist die großartigste Rede der Filmgeschichte. Ja, Frieden. Schaut es euch einfach ein, googeln Rede der große Diktator und dann habt ihr einmal 2 Tage lang nichts anderes im Kopf als diese unglaubliche, bewegende Rede für den Frieden und für Gerechtigkeit und für, ja, Teilhabe für alle und so. Charlie Chaplin persönlich, nicht der Tramp. Dann quasi nicht mehr der Tramp, sondern einfach Charlie Chaplin in die Welt hinaus ruft, lasst uns alle einfach miteinander und nicht gegeneinander spielen. Mein Platz 1, auch ein Klassiker von Orson Welles, Der Prozess. Kafka-Verfilmung. Ah. Kafkas Der Prozess ist ja vielleicht so die Blaupause für Wo bin ich da nur reingeraten? Stimmt, Geschichten. Ja. Unser Protagonist Josef K. wird verhaftet und weiß nicht warum, wird angeklagt, versucht da irgendwie rauszukommen und befindet sich in den Mühlen der Justiz und wird da einmal durchgemahlen als ganz normaler Bürger, der nichts gemacht hat oder zumindest glaubt, nichts gemacht zu haben. Und bis zum Ende erfahren wir nicht, was ihm denn jetzt eigentlich vorgeworfen wird, aber es geht eben seinen Weg. Tolle Verfilmung, Orson Welles, großartig, tolle Kamera, tolles Schauspiel, tolle Bilder, unglaublich beklemmend, fast ebenbürtig mit dem Roman. Okay, wow. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das muss ich unbedingt noch... Wäre mal was für unsere To-See-Liste. Oh. Mein Platz 1 ist auch wieder ein Klassiker, Life of Brian. Ja. Ihr seid alle Individuen. Ich nicht. Psst. Es ist so großartig, wie der Typ dich die ganze Zeit durch den Film stolpert und sich denkt, was passiert hier? Ja. Was soll das? Ich habe nichts damit zu tun. Es ist, im Grunde auch eine Blaupause für What the fuck is happening? Auf jeden Fall. Wie bin ich da bloß reingeraten? Was, ich bin jetzt Jesus? Ich soll gekreuzigt werden? Moment mal. Always look on the bright side of life. Wir müssen unbedingt mal einen Monty Python Film machen. Haben wir noch nicht? Haben wir noch nicht. Das ist total absurd, dass wir das noch nicht haben. Fuck. Oh, Plor. Ja, das ist deine Aufgabe. Ja, dann ist es meine Aufgabe. Okay, gut. Aber jetzt als nächstes musst du ja erstmal. Also insofern, lass uns mal aus der Top 3 raus und in den Film zurück. Jingle. Das war unsere Top 3. Tada, da sind wir wieder. Im Film, der uns noch was zu sagen hat, oder haben wir eigentlich alles gesagt, was dieser Film so zu bieten hat? Ja, was hat dieser Film uns zu sagen? Das Urteil. Dieser Film hat uns zu sagen, dass Logik nicht wichtig ist. Dieser Film hat uns zu sagen, dass eine kohärente Geschichte, dass das sinnvoll handelnde Akteure nicht wichtig sind. Und dieser Film hat uns zu sagen, dass man auch einfach mal Zeug aneinander reihen kann und Spaß haben kann. Und ein Varieté-Film. Deswegen muss ich dir vielleicht doch zustimmen. Wahrscheinlich ist es die Blaupause für einen coolen Hitchcock-Film. Ja, genau, ein Varieté-Film. Vom Abenteuer, von einem Abenteuer ins nächste. Ja. Und wir kreieren irgendwie komische, bedrohliche Situationen, die einfach nicht sein müssen. Aber wenn sie nicht wären, wäre es ja langweilig. Ja, genau. Und es ist seltsam, weil das Genre nun notorisch dafür bekannt ist, also heute zumindest, dass man das fast schon minutiös mathematisch aufeinander aufbauen muss, damit man, also wie Ocean's 11 oder sowas, das gibt einen Plan, der wird genau ausgearbeitet und das muss irgendwie stimmen und es muss logisch alles irgendwie ineinander. Irgendwie sind wir heute sehr... daran gewöhnt, dass so ein Film sehr viel Zeit darauf verwendet, das alles minutiös und logisch aufeinander folgen zu lassen. Vielleicht, weil sich zu viele Leute beschwert haben, auch bei Hitchcock. Vielleicht ist das Publikum heute einfach anspruchsvoller als damals. Sind wir anspruchslos? Oh Gott, nein! Oh Gott, wir haben einen Filmpodcast und sind anspruchslos. Was ist das denn? Nein, also ich glaube einfach, dass man sich einmal darauf einlassen muss und dass man sagen muss, okay, wir haben hier einfach einen spielenden Hitchcock vor uns, der einfach Lust hat, uns auf eine Reise mitzunehmen, die nicht immer Sinn macht. Und ich finde es ganz großartig und ich finde es ganz toll. Vielleicht so als Abschluss, wir haben ja jetzt beide schon ein paar Hitchcock-Filme gesehen. Wo würdest du den denn einordnen? Sagen wir mal, du musst jetzt nicht sagen zwischen Film X und Film Y, aber wenn du eine Top 10 von Hitchcock-Filmen machen würdest, wäre er im oberen Drittel, im unteren Drittel? Im oberen Drittel tatsächlich. Mhm. Weil ich es liebe, was Hitchcock an Humor hat. Wenn er den mit einbringt, ist das wirklich toll. Es hat ein schönes Augenzwinkern. Und da er in keinem seiner Filme bessere Frauenfiguren hat, kommt auf der Baustelle nun auch keiner drüber. Insofern kommt er auf jeden Fall ins obere Drittel. Vielleicht auf die ersten drei Plätze, ja. Das Traurige an diesem Film ist, Hitchcock hat so viele Filme mit deutlich schlimmeren Frauenfiguren. Ja, genau. Insofern, ich liebe das Fenster zum Hof. Ich fand Vertigo total krass. Bei Psycho weiß ich es nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Da bin ich so ein bisschen unsicher. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Hitchcock-Film, der schon, also gerade auch in dieser Zeit, in der er sehr erfolgreich war, heraussticht, weil eben genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, weil er so eine Abfolge ist von Absurditäten, weil er nicht so minutiös geplant ist. Ja. Hitchcock plant sonst minutiös, auch wenn er einen Augenzwinkern hat. Bei Das Fenster zum Hof hat er Spaß und macht Quatsch, aber der Film ist sehr durchkonstruiert und durchkomponiert. Aber das musste er auch bei diesem Film. Ja. Also so wie das gebaut war, wenn man das alles nur durch ein Fenster quasi erzählen will, also fast alles, dann musst du das sehr genau planen und machen. Und dieser Film ist so ein bisschen der kleine Quatschfilm, der kleine Kobold von Hitchcock, wofür ich ihn sehr schätze. Also er hat mit Sicherheit spannendere Filme gemacht, er hat mit Sicherheit lustigere Filme gemacht, aber dieser Film ist für mich auf jeden Fall auch eher vielleicht nicht im obersten Drittel, aber in der obersten Hälfte von den Hitchcock-Filmen, von den Hitchcock-Klassikern. Ich meine, es gibt Leute, die der Meinung sind, dass dieser Film zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Ja. Ne? Also er ist ja in diverse Listen aufgenommen und wird manchmal sogar als der beste Hitchcock überhaupt gewertet. Da würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Was ist denn der beste Hitchcock? Der beste Hitchcock? Ich glaube, mein Herz schlägt vor allem für den wirklich späten Hitchcock. Mhm. Und zwar, Moment, ich liebe tatsächlich Francy. Das ist sein letzter Film. Okay. Ich mag die Vögel. Ja, okay. Aber ist die Vögel stärker als der jetzt? Ja, doch, die Vögel kommt vor dem unsichtbaren Dritten. Okay. Und ich glaube, ich würde auch Frenzy vor dem unsichtbaren... Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber Moment. Familiengrab, komplett unterschätzter Film. Das ist eigentlich meine liebste Hitchcock-Komödie. Mhm. Ich würde Familiengrab auf jeden Fall vor diesem Film platzieren, auch weil er lustiger ist. Ja. Und, wir müssen mal noch Hitchcock Top 10 machen. Familiengrab ist sein letzter Film, 1976. Ich stehe auf den späten Hitchcock. Die Vögel würde ich auf jeden Fall vor dem platzieren. Frenzy vielleicht so auf einer Ebene. Psycho würde ich, glaube ich, auch davor platzieren dann doch. Ja. Vertigo würde ich davor platzieren. Ja, siehst du, da rutscht er schon fast aus den Top 5 raus. Ah, fuck. Na gut. Aber es ist ein toller, das Fenster zum Hof ist für mich auf jeden Fall auch ein besserer Film. Aber es ist ein starker Film. Offensichtlich schafft er es in die Top 10, schafft er es definitiv. Aber dann wird es auch schon knapp an Hitchcock-Filmen, die ich gesehen habe. Er ist besser als Cocktail für eine Leiche. Ja, das ist besser, auf jeden Fall. Ja. Er ist besser als bei Anruf Mord. Er ist besser als Über den Dächern von Nizza und er ist definitiv besser als Der Mann, der zu viel wusste. Dann sind wir so in den 50ern, in dem Bereich, wo der Film stattfindet, dann gehört er definitiv zu den Besten. Wo wir gerade dabei sind, den Film wie einsortiert und findet oder nicht findet. Cary Grant hat die ganze Zeit gedacht, was machen wir hier? Ja. Er hat es nicht verstanden. Er hat echt gedacht, die ganze Zeit, Alter, gut, okay, ich kriege jetzt Geld dafür und ich irgendwie vertraue ich dir auch, weil ich weiß, dass du ein guter Filmemacher bist, aber ich verstehe es nicht, was machen wir hier? Das kann doch nichts werden. Und Hitchcock hat gedacht, ich erkläre es ihm jetzt nicht, weil es ist viel besser, wenn die Figur den ganzen Film über keine Ahnung hat, ja, was eigentlich los ist. Und das ist eben auch perfekt gelungen. Also ja, mit dieser Ahnungslosigkeit und dem gleichzeitigen Selbstbewusstsein, mit dem Cary Grant durch diesen Film stolpert. Toll. Das ist wirklich toll. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mit völliger Ahnungslosigkeit und Selbstbewusstsein rocken wir auch. Auf jeden Fall. Podcast. Danke, dass du mir mit diesem Film nochmal die Möglichkeit gegeben hast, das alles nochmal aufzufrischen. Schön, schön. Falls wir ein bisschen gestolpert sind in diesem Podcast, in dieser Episode, es liegt an dem Film. Ja, der Film, das steckt an. Gut, wenn ihr das nächste Mal eine sehr stringente Episode haben wollt, dann wartet auf Plors Vorschlag auf für mich. Ein sehr stringenter und ernsthafter Film, das schaff bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Dürft ihr auch sein. Nach dem Jingle gibt's die Vorschau. Und ansonsten schöne Woche euch. Bleibt gesund. Bis Ciao. Dann. Ciao. So, Johannes. Ja. Ich hab dich ja in letzter Zeit öfter mit akademischen Werken gequält und mit Filmgeschichte. Ja. Ich glaube, damit sind wir auch noch nicht ganz durch. Wir müssen noch mehr akademisches Zeug. Ich glaube, wir haben wirklich ein schweres Thema vor uns. Ich möchte mit dir nächste Woche über Triebsublimierung in der Musik reden. Über die Kulturindustrie, über weibliche Archetypen und das zentrale Paradigma einer postfeministischen Generation. Ich muss zitieren: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Wir reden nächste Woche über Spice World, den Film der Spice Girls, den Beatles-Film der Spice Girls, der, wenn ich mich richtig erinnere, besser ist als sein Ruf. Okay. Was heißt denn, soweit du dich erinnerst, wann hast du den denn gesehen? Mit 12? Moment, war nein, der nein, schon nein, draußen nein. Mit 12? Als der rausgekommen ist, ich habe für diesen Film, und vielleicht schaffe ich es, die noch zu finden, ich habe für den Film für meine Schülerzeitung eine Rezension geschrieben. Was? Und ich glaube, ich bin ziemlich hart mit ihm ins Gericht gegangen. Und ich war wahrscheinlich so 16. Okay. Oder 15, war das 1997? Moment, du bist hart mit ihm ins Gericht gegangen? Fandest den Film aber gut. Gut genug, dass wir ihn jetzt besprechen müssen. Ich war ein cooler Teenager, ich durfte Spice World nicht mögen. Ist doch klar. Aber ich habe dann so im Nachhinein gedacht, nee, eigentlich hatte der Film Spaß gemacht. Kann aber auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. 1997, das heißt, ich war 15, ich war im Kino und habe den im Kino geguckt, um für die Schülerzeitung eine Rezension zu schreiben. Ich versuche die zu finden. Ich guck mal, ich habe meine alten Schülerzeitungen noch irgendwo rumliegen. Vielleicht finde ich die, dann kannst du einen Text vom 15-jährigen Plur hören. Und ansonsten werden wir ganz viel über die Spice Girls reden. Natürlich musst du auch musst du auch in das Debütalbum von der Band reinhören. Okay. Du musst mir auf jeden Fall sagen, wer your favorite Spice Girl ist. Ja, okay. Und ich hoffe, wir werden ganz viel Spaß haben und ein bisschen durch die Swinging 90s rocken dabei. Die Swinging 90s Rock, okay. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Okay, gut, wir haben einen geradlinigen, sehr stringenten Film vor uns. Mit einer stringenten Episode. Wir werden klare Struktur einhalten. Ich bin gespannt. Und ihr viel Spaß und kommt gut durch die Woche. Ciao.